Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio mit einer freien und offenen Themenrunde. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist 25 Jahre alt und heißt Ingo. Hallo Ingo. Schönen guten Abend, Jürgen. Ja. Ingo, weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ich bin so ein bisschen gezwungen worden, heute da anzurufen bei dir. Und zwar soll ich ein bisschen was zu erzählen, das, was wir so am Wochenende mal machen. Wer? Oder auch unter der Woche. Wer ist wir? Wir sind Anonymous. Also jetzt nicht zusammenzucken, das sind nicht die, die dich mit irgendwelchen Spaßanrufen terrorisieren, sondern das sind tatsächlich die, auch ernst zu nehmen, gegen Scientology demonstrieren mit der Maske. Ah. Also... Also ihr seid, eine Gruppierung, die sich gegen Scientology stellt und aktiv ist. Genau, also zum einen natürlich online, das ist unser Medium, mit dem wir aus dem wir kommen, und dann aber natürlich auch da, wo die Scientologen auftauchen, und das sind naja in den Großstädten und hier in Berlin. Wochenende sind das die Scientologen mit ihrem Stresstest-Stand. Wo sie versuchen, neue Leute anzuwerben. Und weißt du, dass mich neulich in Berlin auch, ich schlenderte so über die Straße, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwo in Charlottenburg, über die Straße, und plötzlich sprach mich auch jemand von Scientology an und wollte, dass ich mitkomme in ein Haus rein. Ja, ja. Machen die das so? Ja, das ist nicht unüblich. Also die haben hier mehrere verschiedene Maschen. Also in Charlottenburg ist ja auch deren Deutschlandzentrale in der Otto-Suhr-Allee, und die haben Scientologen auf der Straße. Die Scientologen nennen das Bodyrouter, das sind die Flyer-Verteiler, und die haben unterschiedliche Maschen. Also manchmal ist es eine Pseudo-Anti-Drogen-Kampagne, dann ist es manchmal ein kostenloser Stresstest oder irgendwie ein kostenloser Intelligenztest. Ja. Und das nutzen die dann irgendwie, um irgendwie so ganz harmlos mit den Leuten in Kontakt zu treten. Fangen wir von vorne an. Was hast du gegen Scientology? Also, ich bin irgendwie auch mehr so zufällig zu dem Thema gekommen, aber dann irgendwie da hängen geblieben. Am Anfang gab es dieses lustige Tom Cruise-Video, was du sicherlich auch kennst, wo er auf so eine, einerseits lustige Art und Weise, schon fast unglaubwürdig, aber am Ende doch sehr perfide versucht, seine Mit-Scientologen dann drauf einzuschwören, wollen wir die Welt klären. Ja, ja, das sah absurd aus, aber der meinte es ernst. Der meint das tot ernst, ja, genau. Ja. Und die halten sich ja wirklich für was Besseres. Und wo das enden kann, das mag man sich ja nicht ausmalen. Aber das Video stand dann sozusagen gab's am Anfang, und Anonymous, die Internetbewegung, ist auf das Video aufmerksam geworden. Und dass die Scientologen, weil es eigentlich ein internes Scientology-Video war, wollten die es natürlich wieder auch online löschen. Und das hat Anonymous nicht gefallen, und daraufhin wurde das Video verteilt, und jetzt ist es irgendwie nicht mehr zu löschen. Okay, lassen wir das Video mal zur Seite. Wenn man sich gegen eine Gruppierung stark macht, dann muss man ja auch ganz klar Argumente haben, was man gegen diese Gruppierung hat. Was sind das für Argumente, die ihr aufführt? Was ist schlecht an den Scientologen? Also gibt es ganz, ganz viele Sachen. Also das, was ich persönlich am allerschlimmsten finde, ist das sogenannte Disconnection. Das ist... Dass Scientologen sich von Familienangehörigen trennen müssen, also komplett Kontaktabbruch, wenn diejenigen sich eben nicht auch zu Scientology bekennen oder zumindest den Scientologen nicht im Wege stehen. Mhm. Und das endet dann dahin, dass wirklich Familien auseinandergerissen werden und Kinder mit ihren Eltern nicht mehr sprechen können oder auch... Sprichst du jetzt aus der reinen Theorie, oder gibt es in eurer Gruppierung auch Aussteiger? Ja, Aussteiger gibt es nicht so viele, aber tatsächlich gibt es bei uns auch Aussteiger. Die standen tatsächlich vor 4 Jahren uns gegenüber am Strand, am Stand der Scientologen, und wir waren da wahrscheinlich das letzte Quäntchen, was da das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und heute demonstriert derjenige mit uns hinter einer Maske gegen seine ehemaligen Glaubensgenossen. Was ist eure Erfahrung? Wenn jemand bei den Scientologen war und aussteigen will, wird er verfolgt von denen? Üben die Druck aus? Was kannst du dazu sagen? Also ich kann natürlich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich kann nur das wiedergeben, was alle ehemaligen Scientologen eigentlich berichten. Und das hängt eigentlich davon ab, wie die in die Organisation mit involviert waren. Wenn das jetzt wirklich auch hochrangige Scientologen waren, und da haben jetzt einige in den letzten Jahren ausgestiegen, dann werden die wirklich auch massiv verfolgt. Also das geht dann, bis dass da irgendwelche Scientology-Kamerateams denen auflauern und dem, die vor dem Haus beobachten. Und Ich habe mal einen hochrangigen Aussteiger kennengelernt und der war so bedroht von der Gruppierung, dass er anonymisiert werden musste von der Polizei. Also ja. Er ist vollkommen untergetaucht. Würdest du so weit gehen und sagen, dass die die mit den Neumitgliedern und überhaupt mit ihren Mitgliedern, dass dort die Gehirne gewaschen werden der Menschen, die da mitmachen? Ja, also Gehirngewaschen ist halt nicht der hundertprozentig korrekte Ausdruck, aber das ist umgangssprachlich sicherlich richtig. Also die sind da sowas von abhängig von ihrer Organisation und werden auch ganz systematisch von allem Nicht-Scientologischen ferngehalten. Also die dürfen keine neutralen Medien mehr lesen oder sich anschauen. Und wenn die das gesehen haben, dann ist sofort die Scientology-Organisation da und versucht das sozusagen auf scientologische Weise wieder richtig zu stellen. Ich habe mich mal vor einigen Jahren im Rahmen meiner Vorbereitung für eine entsprechende Sendung sehr ausführlich informiert über Scientology. Und mir ist das wirklich bis heute ein absolutes Rätsel, dass sehr intelligente Menschen, und wenn wir zu den Schauspielern nach Amerika schauen, kann man das ja sagen, dass hochgebildete Leute sich so einen Quatsch antun und das glauben. Verstehst du das? Nee, also das können wir auch wirklich am Ende nicht nachvollziehen. Also ich meine, die haben natürlich verschiedenste Methoden, um da auch die Leute zu ködern. Also zum einen sind es irgendwie auf der Straße irgendwelche Touristen, die dann einfach so daher trotteln, und dann gibt es aber auch welche, die vielleicht auch ganz gezielt angesprochen werden. Also zum Beispiel über Nachhilfegeschichten oder über Flyer-Aktionen, die es tatsächlich an den Schulen gibt. Also das haben wir tatsächlich jetzt auch ganz aktuell festgestellt. Und dann versucht man natürlich auch über dieses Nachhilfe dann den Kontakt zu den Eltern zu schaffen, also über die Kinder zu den Eltern. Und also da gibt es dann verschiedenste Wege, die Scientology was ist eure Erfahrung mit was letztendlich, mit was Übergeordnetem lockt man? Lockt man mit dem Seelenheil, lockt man mit dem Paradies, lockt man, was ist deine Auffassung, was ist deine Erfahrung, mit was ist der Hauptanziehungspunkt? Also ich glaube am Ende, das hört man dann auch erst auf den zweiten, also oft ist es so, dass die Scientologen am ersten Mal ein schlechtes Gewissen einreden, obwohl es dafür eigentlich gar keinen Grund gibt. Also sie können so nicht weiterleben, sie haben irgendwelche Probleme mit der Familie und so weiter. Dass Scientology wirklich da versucht, über sozusagen die universelle Lösung für alles eigentlich, in der Schule gegen Drogen und gegen Kriminelle und für gute Familien und so weiter. Also die haben da wirklich eigentlich für alles die Antwort, so behaupten sie zumindest. Also du meinst, das ist dann verlockend für die Leute. Wir haben gerade über Gehirnwäsche, oder wir benutzen mal das Wort Gehirnwäsche. Da gab es ja früher auch immer so merkwürdige Geschichten, dass die da diverse Apparaturen einsetzen. Weißt du da was drüber? Ja, die setzen die immer noch ein. Das ist das Werkzeug, was Scientology intern benutzt, um deren Auditing-Sitzungen sind, so heißen ja diese Scientology-Verhöre, oder Scientology nennt sie irgendwie auch noch eine Beichte, aber es ist eher wirklich ein Verhör, um so ein bisschen pseudowissenschaftlich zu machen. Und das ist am Ende ein primitiver Lügendetektor mit einer Nadel, die da ausschlägt, und zwei Elektronen, die man in der Hand halten muss, und wo man sich dann wirklich so einer Verhörsituation ausliefern muss. Und dann, also das ist die Praxis. Und das ist auch das Gerät, was die an ihren Ständen, wo die in der Stadt hier den kostenlosen Stresstest anbieten, sozusagen damit, das versuchen wir ein bisschen wissenschaftlich zu machen. Funktioniert nicht. Ja. Was denkst du denn über so sehr berühmte Leute wie Tom Cruise zum Beispiel? Also momentan gibt es wieder einige Informationen, dass er so ein bisschen kritisch wird man munkelt schon, vielleicht steigt er irgendwann aus. Das Gleiche gab es von John Travolta auch jetzt in letzter Zeit, nach dem Tod von seinem Sohn, dass die da irgendwie jetzt denen auch mal die Augen aufgehen, dass man den, also nach Scientology Regularien dürfte eigentlich jemand, der Scientologe ist und so hochrangig wie John Travolta, der muss eigentlich der Herr über alle Krankheiten sein, der ist OT8. Damit kann man nicht mehr Krebs kriegen und auch keine... Wie absurd alles. Ja, genau. Übrigens gab es doch vor ein paar Tagen einige Meldungen in der Presse, dass der Sohn von dem Begründer sich geäußert hat, dass das ein Schaumschläger gewesen sei und sehr despektierlich geäußert hat. Einer von den Nachfahren von L. Ron Hubbard, oder? Genau, der Sohn davon, ja. Nee, der Sohn ist, glaube ich, auch schon tot. Das müsste sein Enkel oder Urenkel inzwischen schon sein. Ja. Also das sind eigentlich keine, also es gibt da einige aus der Familie, die da sehr sexistisch berichten. Das ging da mit seinem Sohn tatsächlich los, der jetzt aber gestorben ist, aber sein Urenkel ist auch in Amerika relativ populärer Comedian, unter anderem Namen. Und der persifliert das sozusagen die Scientology-Sekte. So, Ingo, an dich ist noch zum Schluss die Frage, wieso engagierst du dich da so gegen? Was treibt dich an? Also das Thema ist irgendwie unglaublich spannend. Das ist wie ein interessanter Science-Fiction-Film im wahrsten Sinne mit ernstem Hintergrund. Und je länger man sich damit befasst, desto mehr möchte man irgendwie da den Leuten das irgendwie sagen, wie verrückt das Ganze denn auch ist. Und wenn es nicht auch Spaß machen würde, dann sozusagen am Wochenende auf der Straße zu stehen mit einer Maske und dann auch die Öffentlichkeit zu informieren und das Ganze mit irgendwelchen Freunden zusammen. Und ihr steht wirklich in der Tat jedes Wochenende auf der Straße? Ja, machen wir seit 2008, jeden Sonntag. Bravo, Idealisten, sehr gut. Genau, Ingo. Kannst gerne vorbeikommen. Ja, also wenn ich euch irgendwo mal sehe, ihr macht das immer in Berlin? Oder? Sonntagnachmittag in Berlin, kurz mal Platz findest du uns. Dann werde ich... Die lustigen Leute mit der Maske. Dann werde ich euch natürlich ansprechen, wenn ich euch mal sehe. Danke für den Anruf und Gruß an deine Leute. Mache ich. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Nummer, Telefonnummer, kostenfrei für euch oder Mail domian@wdr.de. Jetzt muss ich mich schon verschlucken, wenn ich unsere Telefonnummer sage. Hier ist Tom. Tom ist 33. Hallo Tom. Hallo Julian, grüß dich. Hallo Tom. Ich muss dazu sagen, ich rufe aus Übersee an, falls die Verbindung etwas schlecht wird, bitte ich das zu entschuldigen. Ah, aus Übersee? Woher? Woher rufst du an? Das möchte ich nicht unbedingt sagen, ja. Okay. Weit weg. Weit weg, sehr weit. Der Übersee klingt immer sehr weit. Warum rufst du an? Mein Thema ist eigentlich schockierende oder verrückte Auslandserfahrungen, die ich gemacht habe. Zu meinem Thema. Also ich bin 33 Jahre alt, habe Frau und Kinder. Wir sind zwar noch nicht verheiratet, aber leben schon so lange zusammen, dass man es das eigentlich so bezeichnen kann. Das ist so gut wie. Haben ein Häuschen gebaut, eigentlich glückliche Beziehung, ideales Familienleben, so wie ich das vorstelle. Ja. Jetzt hat sich halt ergeben, dass ich beruflich für ein Jahr im Ausland bin. Was machst du denn beruflich? Ein abgeschlossenes Jahr. Entschuldigung? Ich hatte gefragt, was machst du denn beruflich? Ich bin als Ingenieur tätig. Okay. Und dieses ein Jahr abgeschlossen, also beziehungsweise ich bin noch im Ausland, aber es ist nach diesem Jahr definitiv zu Ende. Und es hat sich leider nicht ergeben, dass meine Frau mitkommen kann und die Familie, weil die Frau auch selber Arbeit hat und das hat nicht gepasst. Also Frau und Kind sind noch in Deutschland, nach wie vor? Genau, richtig. Es hat sich nur ergeben, dass sie mich halt besuchen kommen können, aber leider nicht dauerhaft mitkommen können an der Stelle. Soweit die Fakten. Ich sag, soweit die Grundfakten. Genau, richtig. Jetzt war es so, dass ich halt hier im Ausland auf Dienstreise musste, im Ausland selber. Und in eine andere Stadt. Und wie man das nun mal so macht, man guckt sich da in kurzer Zeit, versucht man da sich vieles anzugucken, versucht die Stadt zu entdecken. Und es hat sich dann einfach ergeben, dass ich in dieser Stadt zufällig an einem Gehbreit vorbeigekommen bin, also an so einer Schwulenparade. Ach so, eine Schwulenparade, verstehe. Gay Pride, Gay Pride, genau. Und wir haben gedacht, guckt man sich einfach mal an, was da passiert, gehört mit zu der Stadt dazu. Schaut mal einfach mal. Da waren auch noch Discos in der Nähe. da kann man auch abends mal tanken gehen. Das passt ja ganz gut. Mhm. Ja, und wie es der Zufall so wollte, wirkte ich scheinbar sehr attraktiv auf die dort Anwesenden. Jedenfalls wurde ich direkt angesprochen und man kam so ins Gespräch und ja, man kam näher ins Gespräch und ja, das Ende vom Lied war, ich bin mit einem Mann im Bett gelandet an diesem Abend. Oje, zum ersten Mal in deinem Leben? Zum ersten Mal in meinem Leben, ja. Mit einem Typ? Mit einem Typ. Mein zweiter Sexpartner nach meiner Frau. Und, wie war's? Das ist ja jetzt genau das Verrückte. Ich fand's schön. Du fand's schön? Es war für mich nicht irgendwie jetzt abstoßen, sondern das Gegenteil. Es war ja schön, ja. Hm. War das eine Ein-Nacht-Geschichte? Für diese Auslandsreise ja. Wie ich hier wieder zurückkam, habe ich tausendmal hin und her gekrübelt und habe gedacht, schaust du mal, wie hier so die Gegend ist, ob das jetzt für dich wirklich noch eine Ein-Nacht-Geschichte ist oder ob du da nähere Neigung hast. Und ja, es ist halt nicht bei einer Nacht geblieben mehr. Bist du denn jetzt immer noch in dem Land, wo das passiert ist? Richtig, ja. Ja. Und genau. Aber dieses Jahr ist jetzt bald um, oder wie? Das habe ich nicht richtig verstanden gerade. Das Jahr ist bald um, ja. Die Frau kommt auch bald wieder mich besuchen und wir fliegen dann quasi gemeinsam zurück. Ach so, und dann ist das Jahr vorbei. Ist das Jahr vorbei. Aber du hast, es gab jetzt mehrfach Sex mit einem Mann, aber du hast dich jetzt nicht in einen Mann verliebt, oder doch? Nein, ist jetzt nicht ein spezieller, nein. Bitte? Ist nicht ein spezieller, nein. Also es gab mehrfach Sex, aber halt nicht ein spezieller, genau. Ich habe es nicht verstanden. Keine Liebesbeziehung. Keine Liebesbeziehung, ja. Keine Liebesbeziehung. Und jetzt bist du natürlich durch den Wind. Jetzt bin ich natürlich durch den Wind, ja. Weil das ist ja interessant. Du sagst, dass du, das war dein zweiter Sexualpartner, von dem du gerade erzählt hast, überhaupt in deinem Leben. Das heißt, du hast vorher nur mit deiner Frau sexuelle Erfahrungen gesammelt. Genau, und wir haben uns auch immer geschworen, dass das auch immer so bleiben mag, weil das auch bei ihr genauso ist. Gab es denn in so ganz geheimen Stunden oder in Träumen oder so schon mal so Sehnsüchte, mit einem Mann was zu machen? Sehnsüchte nicht, aber ich fand es nie abstoßend. Also mich hätte es nie gestört, sag mal jetzt mal so, ja. Ja, aber du hast es dir nie konkret vorgestellt. Nein, nicht an der Stelle. Ja, jetzt bist du natürlich wirklich wahrscheinlich identitätsmäßig sehr aus den Schuhen gehauen. Das auf alle Fälle. Das Schwierige ist halt auch, meine Frau hat mir immer wieder klar gemacht, wenn ich sie mal betrügen sollte, auch jetzt im Ausland, ja, dann kann ich meine Koffer packen und dann woanders hinziehen. Ich gehe mal davon aus, dass du es deiner Frau noch nicht geschrieben oder gesagt hast. Nein, niemandem anderen, ne? Wie willst du denn vorgehen, wenn jetzt deine Frau kommt? Das ist die große Preisfrage, ja. Ich muss sagen, für mich ehrlich gesagt, das Thema würde ich abschließen und würde das Familienleben wieder bevorzugen. Weil ich liebe meine Frau über alles und ich brauche meine Kinder und würde dieses Leben nicht aufgeben wollen. Mhm. Allerdings habe ich die Angst, dass mich quasi diese Begierde nach dem anderen, also nach dem gleichen Geschlecht, dass sie mich auch wieder überfällt, irgendwann später mal. Genau, dass die in Deutschland dann dir hinterherreist nach Deutschland. Genau. Mhm. Und das dann die Frage ist, ja, was mache ich dann? Das kann natürlich sein. Und noch komplizierter wird es, wenn du dich vielleicht irgendwann mal in einen Typ wirklich verliebst. Könntest du dich in einen Mann verlieben oder ist das eine reine sexuelle Attraktion? Ich würde es nicht ausschließen, dass ich mich auch in einen Mann verlieben könnte. Mhm. So, zunächst aber ist für dich deine Frau und deine Familie hat absolute Priorität. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Das heißt, einhergeht auch für dich jetzt innerlich eine Entscheidung. Ich entscheide mich jetzt erstmal für meine Frau. Ja, genau. Ja, dann ist das doch schon mal ein Schritt, der jetzt getan ist, den ich auch gut finde, Tom. Was dann weiter passiert, wenn du in Deutschland bist, das wird die Zeit zeigen. Wenn es wieder passiert oder wenn die Sehnsucht nach Sexualität mit einem Mann so groß ist und du kannst dem nicht widerstehen, dann wirst du Tacheles reden müssen mit deiner Frau. Jetzt könntest du könntest ja jetzt... Dein Geheimhalten. Ja, also ich meine, wenn du dich jetzt dafür... Es ist natürlich immer eine Frage, wann sagt man was? ich könnte mir schon vorstellen, dass du immer und immer wieder diese Sehnsucht haben wirst jetzt, wo du es entdeckt hast, wenn es dir so gut gefallen hat. Aber man kann ja auch nicht ganz ausschließen, dass man sich dann vielleicht doch wieder entscheidet für die Familie und für die Kinder. Das ist ja nun ein wichtiges Argument auch. Das hat ja auch Gewicht, die Familie. Deswegen würde ich dir sagen, versuche jetzt erstmal auf dieser Basis dieser Entscheidung zu leben und zu schweigen und sieh, was die Zukunft bringt. Die Alternative ist, du sagst es jetzt sofort deiner Frau, dagegen ist natürlich auch nichts einzuwenden, aber dann wird natürlich großes Theater da sein und vielleicht bricht alles auseinander. Ja, und davor habe ich halt Angst, ja genau. Aber und du die musst. Idealsten wäre natürlich, wenn man beide Welten vereinen könnte, aber. Ja, aber mach bitte. Kein Weg bin, ja. Nee, mach bitte nicht den Fehler. Wie Tausende und Abertausende von Männern, die so zweigleisig fahren in zwei geheimen Welten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn wieder irgendetwas passiert in dieser Richtung, dann musst du deiner Frau reinen Wein einschenken. Was meinst du, wie viele Hetero-Männer es gibt oder bisexuelle Männer, die ganz normal eine Familie haben und eine geheime schwule Welt nebenher fahren? Das ist nicht in Ordnung. Das ist einmal für die Partner nicht in Ordnung, für die Frauen nicht in Ordnung und für einen selbst auch nicht, weil man kommt sich ja irgendwie blöd vor. Man belügt ja einen Menschen, den man eigentlich ehrt und achtet, nämlich die eigene Frau. Ja, genau. Ich würde es erstmal so machen. Ich würde es erstmal so, wenn du für dich jetzt sagst, meine Frau und meine Kinder sind mir wichtig und es war jetzt eine Erfahrung. Vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht ist es ja auch so, dass es eine Erfahrung für dich war und die viele Jahre, die nächsten 10 Jahre oder so, bist du wieder glücklich mit deiner Frau. Kann ja auch sein. Ja. Okay. Mein lieber Tom, wer weiß, wo du bist. Schade, dass du uns das nicht erzählen kannst. Aber ich verstehe schon. Du möchtest dann auch nicht da deshalb erkannt werden. Das verstehe ich schon sehr gut. Also. Gut. Ich wünsche dir alles Gute und wie auch immer das Leben dann verläuft, aber dann, wenn es, ich sag's nochmal, dann musst du ehrlich deiner Frau gegenüber sein, wenn es nochmal dann in Deutschland passiert. Ich habe schon hin und her überlegt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, beides ja auf offene und ehrliche Weise miteinander zu verbinden, aber ja. Ja, weißt du. Leider ist Bisexualität in der Gesellschaft nicht wirklich anerkannt. Ja? Nein, die ist nicht anerkannt. Und da musst du auch einen sehr souveränen Partner oder eine sehr souveräne Partnerin haben, die das duldet. Das machen die meisten Frauen nicht mit. Das ist natürlich der tollste Weg, wenn man ehrlich ist und sagt, pass auf, wir haben unsere Familie, wir leben unser Familienleben, aber ich habe diesen anderen Zweig auch noch. Fänd ich völlig in Ordnung und super. Aber das kriegen die wenigsten hin. Hat denn deine Frau auch, bist du auch ihr erster Sexualpartner? Ja, richtig, ja. Ja. Ich mutmaße mal, dass sie das dann nicht hinkriegt. Manchmal kriegen das erst Pärchen hin, die schon sehr viel Erfahrung gesammelt haben und die relativ abgeklärt im Leben gegenüberstehen. Mein lieber Tom, ich weiß, ich habe dir jetzt alles gesagt und hoffe, dass du zunächst erstmal ganz gut damit leben kannst. Ich denke auch, ja. Sehr, sehr gut. Danke, Domian. Alles Gute, lieber Tom. Tschüss. Herzlich bitte in Sendung, ja. Ich danke euch. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Mike ist hier und Mike ist 32. Hallo, Mike. Hallo. Hallo, Mike. Um was geht's bei dir? Und zwar geht's bei mir. Ich habe vor circa 6 Monaten eine Frau kennengelernt. Und naja, habe mich nach kurzer Zeit schon gemerkt, dass da mehr ist von meiner Seite. Mhm. Und naja, sie hat mir dann 2-mal schon gesagt, dass da nicht mehr als Freundschaft ist bei ihr. Mhm. Aber trotzdem komme ich nicht von dieser Frau los. Also wir sehen uns täglich, machen eigentlich alles so zusammen. Sie hat auch eine kleine Tochter, mit der verstehe ich mich prima. Waren zusammen im Urlaub und das nicht alles. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber ihr habt auch ein sexuelles Verhältnis? Nee, das gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Noch kein einziges Mal? Nein. Wie weit geht's denn? Habt ihr euch geküsst schon? Auch nicht. Auch nicht? Also wirklich ein rein freundschaftliches Verhältnis? Ja, genau. Wir hampeln ab und zu rum und wird immer stärker mit so. Du bist aber Solo? Ja. Ja. Und sie ist auch Solo? Sie hatte, wie gesagt, wo wir uns kennenlernten, einen Freund. Aha. hat dann zwischendurch Schluss gemacht. Ich habe ihn nie kennengelernt, kein einziges Mal. Und naja, wie ich jetzt von der Tochter gehört habe, hat sie wohl jemanden, der ab und zu mal bei ihr schläft. Und naja. Ach so, da ist ich schon jemand Neues gekommen. Da ist schon noch was Neues dann gekommen. So, ich habe sie darauf angesprochen, also sie liebt ihn nicht. Ist nur Halbsex. Aber immerhin. Die haben das, was ihr nicht habt. Richtig, ja, und das weiß ich nicht ganz dann klarkommen. Weiß sie denn, was mit dir los ist, dass du verknallt bist? Weiß sie. Das hast du ihr gesagt, offen. Ja. Und wie reagiert sie darauf? Was sagt sie? Wie kommentiert sie das? Ja, sie meinte, sie möchte halt nur Freundschaft. Ob ich Abstand wollte und alles, naja. Ob du Abstand wolltest? Was heißt das? Ja. Ja, um damit besser klar zu. Ach so. Oh. Ja. Das hat sie so gesagt. Ja, vor 3 Monaten, da waren wir noch im Urlaub und alles. Also die sagt ganz eindeutig, ich will nur mit dir eine Freundschaft haben. Richtig, ja. Weil das so halt so eng ist und jeden Tag sehen, wir holen die Kleine vom Kindergarten ab. Mhm. Ich spiele mit der und naja, was nicht, also das ist halt sehr komisch. Ist natürlich die Frage, Mike, wie lange man das mitmacht. Ja, deshalb. Ist nicht gerade leicht. Aber 6 Monate? Ja. Es läuft es schon. Sie sagt zu dir, ich will definitiv nur Freundschaft, sagt sie. Richtig. Und sie sagt dir sogar, vielleicht willst du ein bisschen Abstand, um damit klarzukommen. Richtig. Sagt sie. Finde ich alles sehr heftig, solche Aussagen. Ja. Also die hämmert dir ja mit dem Holzhammer in den Kopf, dass sie richtig. Keinen Bock hat. Ja, genau, sozusagen. Ich meine, sie sagte doch dann, ja, sie als Freund will sie mich nicht verlieren, ich bin ihr so wichtig. Ja, ja, bla bla bla. Mensch, dem sie vertrauen kann und so, ja. Okay, aber das ist jetzt nicht wichtig, was sie sagt, sondern was du machst und wie du dich fühlst. Du leidest doch unter der Situation. Ja. Sehr, ja, kann ich verstehen, würde ich auch an deiner Stelle. Ja. Mike, ganz klarer Tipp, geh auf Abstand. Meine Verwandtschaft sagt das auch schon. Geh also auf Abstand. Du machst dich ein bisschen zum Hampelmann. Ja, sagen Sie. Ja, wirklich. Finde ich auch. Und du tust dir nicht Gutes. Es tut jedes Mal weh. Ja. Du willst immer mehr und kriegst nicht das. Es ist so, als würde der Speckwürfel vor der Nase hängen und du darfst nicht ran. Ich will sie halt nicht als Mensch verlieren, sozusagen. Ja, aber. Weil mein Leben war vorher nicht so ganz leicht, sagen wir so. Mhm. Also ich hab mir schon immer so eine kleine Familie gewünscht, sagen wir so. Ja, aber du musst aber auch lernen, jetzt die Realitäten zu sehen. Ja, klar. Ne? Du träumst dich da in so eine Welt rein, die einfach nicht gegeben ist. Das ist es mir, aber es ist schwer, da rauszukommen. Kann man nur durch eigene Entscheidung und durch eigene Konsequenz. Nur das. Mhm. Dir können Freunde sagen, Freunde haben es dir schon gesagt, ich sag's dir, letztendlich durchziehen musst du es alleine, auch wenn es schwer ist. Schwer ist es, gebe ich dir natürlich recht, klar. Ja, das stimmt, ja. Kann dir gar nicht mehr sagen, Mike. Ja, das meine ich. Habe ich mir schon gedacht. Ja. Mein Lieber, also. Ja, gut. Zieh die Reißleine. Ich finde, das solltest du tun. Sollte ich machen, ja. Absolut. Unbedingt. Okay, danke schön. Alles Gute und viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Auch. Ciao. Tschüss. So. Thomas ist hier. Thomas ist 46. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen. Thomas, um was geht's bei dir? Ja. Ich bin seit ungefähr einem guten Jahr ohne Alkohol. Ich bin trocken gewesen. Jetzt soll ich einen Job kriegen. Und heute hat sich mein Traum eigentlich bewahrheitet, dass ich endlich einen kriegen kann, dass ich durchstarten kann. Das würde irgendwann so Anfang nächsten Jahres starten. Was ist das für ein Job? Ich könnte anfangen. Jetzt bin ich aber leider rückfällig geworden. Was ist das für ein Job? Ja, das ist ein Fahrerjob. Ein Fahrerjob. Und du bist jetzt rückfällig geworden? Heute? Heute bin ich rückfällig geworden, ja. Obwohl du heute die Nachricht bekommen hast, dass du den Job kriegst? Ja. Wie ist denn das erklärbar? Ja, also normalerweise nicht. Also ich kann es mir auch selber nicht erklären, aber ich wollte eigentlich sozusagen die Freude mit jemandem teilen, aber ich habe niemanden gefunden in meinem Kreis und Jetzt hast du wie viel heute getrunken? Eigentlich schon ziemlich viel. Hatte schon wie zu Endzeiten sozusagen. So anderthalb Liter Rotwein und ein Bier und Sprichst du ja noch erstaunlich klar für. Wie bitte? Da sprichst du ja noch erstaunlich klar. Ja, für. Das sagt eigentlich für sozusagen Expertenkreise viel aus, dass es eigentlich nicht so gut ist. Ja, ja, ich weiß. Seit einem Jahr warst du trocken. Wie lange warst du denn vorher alkoholkrank? Ja, ungefähr 25 Jahre. 25 Jahre? Mhm. Und dann hast du es ein Jahr geschafft? Ja. So, du bist wahrscheinlich, warst du in einer Klinik voriges Jahr? Ich war mehrere Male in einer Klinik in Göttingen. Ja. Und habe da ziemlich gute Erfahrungen gemacht, weil die sind sehr, sehr, sehr nett und sehr lieb. Und okay, ich verstehe. Das heißt, du hast gute Erfahrungen gemacht. Für den Notfall, dass so etwas passiert, was haben die gesagt, was du tun sollst? Ja, für den Notfall könnte ich jederzeit da anrufen. Mhm. Könnte mich jederzeit dort melden und ich möchte, es ist mir irgendwie auch peinlich, dass ich mich da immer wieder, dass ich, weil ich ja schon etliche Male einen Rückfall, also fünfmal hatte ich schon einen Rückfall und ich möchte nicht immer wieder in dieselbe Klinik kommen, weil die kennen mich ja schon und das ist mir immer wieder peinlich. Ja, weißt du, was noch viel peinlicher ist? Wenn du jetzt wieder richtig an der Flasche hängst, das ist tausendmal peinlicher, als einmal zuzugestehen, jetzt wieder einmal zuzugestehen, ich habe Mist gebaut und ich habe die Flasche geöffnet. Aber es ist, erklär mir das doch mal bitte, was das für ein das kann ich mir nicht vorstellen, wenn man ein Jahr trocken war und dann dabei ist, den Korken aus einer Flasche rauszuschrauben. Was gehen da für Gefühle in einem vor? Ich kann es auch nicht so richtig erklären. Also ich wollte es nicht. Es hat sich heute so hochgeschraubt. Also es war so ein Hochgefühl, dass ich es endlich mal wieder geschafft habe, so zu hochzukommen, wie ich es seit etlichen Jahren nicht gekommen bin. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich es wieder schaffen kann. Ja. Und, hattest du denn, während du die Flasche aufgemacht hast und die ersten Schlucke vielleicht genommen hast, hattest du da auch ein schlechtes Gewissen? Nein. Nein. Ab wann setzte denn das schlechte Gewissen ein? Ja, so nach dem dritten, vierten Schluck setzte das ein. Also ah, dann doch. Mhm. Doch schon. Und wie viel hast du den ersten Schluck genommen heute? So 20 Uhr, so ungefähr. Mhm. Achso, seit 20 Uhr hast du die Menge schon weggehauen. Ja. Mhm. So, Thomas, wenn man immer wieder scheitert, das finde ich keine Schande. Wenn man sich aufgibt, das ist eine Schande. Du rufst morgen sofort? Oder kann man da auch nachts anrufen bei denen? Nee, das ist jetzt ist es Freitag. Der ist die beiden Sozialarbeiter sind morgen nicht da und aber die müssen noch morgen am Freitag morgen früh ein Nottelefon haben, irgendwas. Ja, Nottelefon weiß ich nicht. Ich werde mich auf jeden Fall morgen in das Krankenhaus melden und wenigstens darum bitten, dass ich irgendwas einnehmen darf, aber ich denke mal, dass nach der Menge, dass es irgendwie schwierig wird. Also was auch immer. Wir werden gleich auch noch überlegen, was wir dir noch raten können, aber du bist ja wahrscheinlich wieder viel besser Fachmann in der Richtung. Bitte unternimm morgen was. Ja. Bitte unternimm etwas. Somit könntest du, wenn du jetzt schnell aufgefangen wirst, doch deinen Job im Januar antreten, oder? Ja, denke ich mal. So. Jetzt gefährde bitte diesen Job nicht. Nee, das mache ich nicht. Jetzt hast du einmal nochmal Scheiße gebaut. Ja. Okay, schwamm drüber. Aber wenn du jetzt das ganze Wochenende säufst. Nein, das mache ich nicht. Das ist die Hölle, das weißt du, ne? Das mache ich nicht, nee. Ja. Insofern super, dass du angerufen hast. Ja. das ist vielleicht auch der erste Schritt für dich, dich zu trauen, dann morgen woanders anzurufen. Ja. Mach es bitte. Und freu dich, wenn du dann wieder bei Sinnen bist, wirklich, freu dich, dass du diesen Job hast. Wenn du so, wie lange arbeitslos warst du vorher? Ich war leider 15 Jahre vorher arbeitslos. 15 Jahre? Ja. Dann ist das ja ein unglaubliche Sensation, dass du diesen Job gekriegt hast. Ja. Und eigentlich müsste ich mich ja selber ohrfeigen. Natürlich, du gehörst geohrfeigt, natürlich. Natürlich. Aber immerhin sagst du das ist ja auch schon mal viel wert. Ja. So, jetzt rufen wir dich, leg mal auf und wir rufen dich nochmal an. Mein Psychologe ruft dich an, vielleicht hat er noch eine Idee. Aber du musst auf jeden Fall, du versprichst mir, dass du morgen irgendwas machst. Ja, genau. Super. Und ich glaube das und ich vertraue auch darauf. Und dann wünsche ich dir einen Mega-Erfolg, wenn das startet mit deinem Beruf. Ja. Dass du da richtig gut durch starten kannst. Ja. Ich wollte nur noch sagen, ich höre deine Sendung seit Anfang an und ich fühle dich super und mach bitte weiter so. Ich danke dir sehr für das Kompliment, aber dann musst du mir auch wirklich versprechen, dass du morgen was unternimmst. Ja, okay, mache ich auch. Sehr gut, Thomas. Dann legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Und hier ist Hiltrud, die ist 51. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Hiltrud, was ist dein Thema? Ich habe ein Problem, ein Gewissensproblem. Ich war heute Abend mit meinem Mann eingeladen bei einem Bekannten von uns, mit der Bekannten zusammen eine Wohngemeinschaft hat. Die haben da gegessen, weil die waren schon ab und zu mal bei uns, jetzt waren wir halt mal bei denen. Und so gegen später saßen dann die beiden Männer in einem Raum und ich saß mit der Bekannten in der Küche, haben uns so unterhalten. Und sie klagte mir so ein bisschen ihr Leid, dass sie halt auch nicht an den Computer ran dürft und ihren Freunden nicht schreiben kann. Und dann habe ich so gefragt, ja, warum denn eigentlich nicht? Ja, der ist doppelt und dreifach gesichert und so. Ich wollte ihr halt erklären, da konnte man einen zweiten Account anrichten und so. Und dann sagt sie, nee, da wäre er ganz empfindlich, denn vor ein paar Jahren war die Polizei schon mal da und hat halt die ganze Wohnung durchsucht, einen Computer mitgenommen wegen kinderpornografischem Material. Mhm. Er ist dann auch verurteilt worden und hat wohl ein paar tausend Euro Strafe zahlen müssen und er würde halt jetzt wieder gucken. Das hat sie nur so am Rande erwähnt, aber diese am Rande Erwähnung war eigentlich genau das, was mich irgendwie völlig geschockt hat. Würde mich auch schocken. Weil meine Einstellung zu dem Thema völlig klar ist und ich habe jetzt dann auch mit meinem Mann drüber geredet, wir wissen einfach nicht, was wir machen sollen. Also wie sollen wir uns denn jetzt verhalten? Offiziell weiß ich es nicht, ich weiß nur von der Frau. Wir wissen überhaupt, also gesetzlich nicht und moralisch nicht. Wir wissen nicht, wie sollen wir uns jetzt verhalten. Die sind ein richtiges Paar, die beiden. Nee, die sind kein, die waren wohl mal eins und jetzt sind sie so, keine Ahnung. Was die jetzt wirklich sind, weiß ich auch nicht. Mhm. Ist dein Mann denn enger befreundet? Dein Partner mit diesem Mann? Nee, also wir haben den mal kennengelernt durch unser Hobby. Ich möchte da jetzt auch nicht viel mehr dazu sagen. Und dann war er halt ab und zu mal hier, weil die dann irgendwie gemeinsam was gemacht haben. Und das hat sich dann so locker ergeben, dass so, keine Ahnung, einmal im Monat oder alle zwei Monate sich getroffen hat, um was gemeinsam zu machen. Also es ist jetzt nicht so eine enge Beziehung, aber eigentlich ist er so ein ganz netter Kerl und wir haben uns ganz gut verstanden. Und als die jetzt sagten, komm, wir laden euch mal zum Essen ein, weil sonst habe ich immer gekocht, dann haben wir bei uns gegessen, dann haben wir gesagt, klar, kommen wir mal vorbei. Ja, und dann war das jetzt halt so. Und was auf dich macht der Typ auch einen ganz netten Eindruck so? Naja, also dass er so ein bisschen egozentrisch ist und ein sehr großes Ego hat, das schon. Aber also ich bin mit ihm soweit klargekommen. Ich würde ihn jetzt nicht zwar als netten, engen Vertrauten, würde ich ihn wahrscheinlich nie ansehen, aber war okay so. Sag mal, wenn die Frau nicht an den PC kommt, woher weiß sie denn, dass er jetzt schon wieder da sowas drauf hat? Also sie weiß es, weil sie es halt öfter sieht, weil sie ihn halt von vorne bis hinten betuddelt und ihm dann halt nachts um zwei noch die warme Milch bringt. Ach so. Ja, und welche Position, welche Haltung hat sie dazu? Gar keine, sie hat das so am Rande erwähnt. Empört sie das nicht? Also wir haben da gar nicht weiter drüber geredet. Sie hat mir das nur so am Rande erzählt, damit ich verstehen kann, warum sie an den Computer nicht dran darf. Ach so, das war gar nicht so Thema für sie. Nee, das selber war für sie gar nicht so das Thema. Das war für mich hinterher das Thema oder ist das Thema. Na klar. Weil in dem Moment geht ja die ganzen Gedankengänge los. Was ist mit dem? Ja, was macht auch die Konsumenten können es nur konsumieren, weil es irgendwo Leute gibt, die es machen. Natürlich. Und dafür Kinder auch missbraucht werden. Dafür. Ja, ja. Deine Meinung ist ganz klar. Meine Meinung ist ganz klar an der Stelle. Ich bin selber Opfer, also ich bin da hochgradig empfindlich an der Stelle. Mhm. Und weiß aber, ich kann ja jetzt auch nicht einfach zur Polizei gehen und sagen, ich habe gehört von jemandem, der es gesehen hat und hinterher. Also denunzieren will ich ja auch nicht, ne? Also ja, aber das ist natürlich in so einem Fall immer ein sehr schwieriges, in der Tat moralisches Problem. Wenn der wieder zu uns kommt und wir uns wieder treffen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Normalerweise habe ich ihn, wenn wir uns begrüßt haben, auch jetzt, als wir uns dann abends verabschiedet haben, in den Arm genommen und rechts und links ein Küsschen gegeben. Ich habe jetzt schon beim Wiedersehen gemerkt, boah, das ging bei mir irgendwie. Ja. Ich habe zwar gemacht, um jetzt erstmal die Situation aufzulösen. Was hältst du davon, wenn du nochmal sehr intensiv mit der Frau sprichst und auch an ihre Verantwortung appellierst und ihr also erstmal gucken, wie sie darauf reagiert und ihr dann klar machst, dass du jetzt Mitwisserin bist? Und dass du das nicht einfach so in der Welt stehen lassen kannst, das ist ja nun keine Kleinigkeit. Vor allen Dingen, wenn er schon mal deshalb verurteilt war. Ja, ja, eben. Also das ist ja wohl irgendwie offiziell, dass er da richtig schon mal Strafe zahlen musste, weil die Polizei Rechner mitgenommen hat und eben da die ganzen Sachen drauf gefunden hat. Ich würde an der Stelle mit dieser Frau reden, unter vier Augen. Ich würde ihr das ganz ernst klar machen, wie du das empfindest, so wie wir gerade auch drüber gesprochen haben, dass das keine Kleinigkeit ist. Und ich würde auch an die Frau appellieren, initiativ zu werden, dass die was unternimmt. Ja, die ist von dem leider sehr abhängig. So, ich fürchte, das dann ich nicht hin. Dann musst du ihr klar machen, ja, ich bin jetzt Mitwisserin, dann werde ich es sein. Ich weiß, das ist sicher, es ist eine Form von Denunziation, aber... Ja, wenn ich es selber gesehen hätte, dann wäre für mich die Sachlage ganz klar. Dann wäre ich heute Abend noch bei der Polizei gewesen. Mhm. Aber ich habe es halt nicht selber gesehen. Deswegen macht es mir so schwer. Mhm. Deswegen finde ich, geh den ersten Weg und rede mit der Frau. Mal sehen, wie sie reagiert. Ob das dann noch mehr erhärtet wird durch das, was sie vielleicht erzählt. Das kann ja sein. Jetzt hat sie es dir ja so en passant erzählt. Ja, das war so eigentlich nur ein Nebensatz. Ja, genau. Es kann natürlich auch sein, wenn die merkt, dass du da hellwach geworden bist, dass die es runterspielt. Kann auch sein. Ja. Ich würde erstmal relativ neutral versuchen, mit ihr zu reden, um einfach rauszukriegen, was da los ist. Also, ich hasse Denunzianten. Aber ich will sagen, in diesem Bereich wäre ich dann auch nicht so zimperlich. Ja, ich finde das auch immer schwierig, wenn Leute dann so schnell so hysterisch werden und Leute anzeigen, die eigentlich ganz unschuldig sind, was ja auch immer mal wieder passiert. Absolut. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, aber ich meine Einstellung in dem Fall muss ich dich jetzt in Schutz nehmen. Der Typ ist schon mal polizeilich aufgefallen. Hat sie erzählt. Mhm. Immer nur das, hat sie erzählt. Und das ist das, was es mir so schwer macht. Mhm. Wenn ich es wirklich sicher alles wüsste, dann würde ich dich nicht anrufen. Mhm. Dann wüsste ich sofort, was ich zu tun habe. Aber dadurch, dass sie mir das so erzählt hat, ich meine, ich weiß nicht, warum sie mir das erzählen sollte, wenn es nicht stimmt. Aber ich frage dich auch gerade, wenn du sagst, dass sie ihm so zugetan ist und ihn betüdelt und ihn toll findet, warum sollte sie ihm sowas anhängen bei dir? Ja, die haben schon einige Probleme miteinander. Das hat sie mir ja auch erzählt. Eigentlich war das so ein Gespräch unter Frauen, wo die eine Frau halt ihr Leid klagt mit dem Mann, der es ihr halt auch schwer macht. Aber das sind eigentlich war es erstmal so ein typisches, ganz normales Frauengespräch, wo zwei Frauen zusammensitzen und über die blöden Männer herziehen oder so halt. Aber so einen schwerwiegenden Vorfall, den sagt man ja nicht so dahin. Ja, eben. Das sagt man nicht so dahin. Es sei denn, man will ganz gezielt jemandem schaden. Und das wollte sie ja offensichtlich nicht, weil sie so... Nee, sie wollte mir nur erklären, warum sie nicht an den Computer dran darf. Und das war ja so ein Nebensatz für sie. Such das Gespräch mit ihr, dann bist du einen Schritt weiter. Ja, dann bist du 100% einen Schritt weiter. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich mich mit der Frau irgendwie verabreden. Nicht am Telefon. Ich würde versuchen, mit der allein zu reden und das mal in Ruhe zu sprechen und dann sehen, wie man dann sich weiter verhält. Ja, ja, klar. Das ist sicherlich das Beste. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ja. Nichts tun ist grauenhaft. Ja, kann ich eben moralisch auch irgendwie. Ja, ja, ja. Also, ja. Was meint denn dein Mann? Der ist genauso verunsichert. Mhm. Wir haben uns schon überlegt, wenn er das nächste Mal kommt, ob wir dann einfach hier mal irgendwo einen Artikel liegen lassen auf dem Tisch oder irgendwie das Gespräch drauf führen oder Ahnung. Ja, das sind so Spielchen, das bringt nichts. Das bringt nichts. Mach es mal so, rede mal mit der Frau. Wenn es irgendwie noch was Neues gibt oder komplizierter wird, melde dich doch nochmal bitte bei uns. Ja. Dann können wir nochmal weiter diskutieren. Ja, ist okay. Ja? Ja, okay. Liebe vielen Hildur. Dank erstmal. Alles Gute, Wünsche. Ja, tschüss. Und es geht um 1.44 Uhr und 48 Sekunden weiter mit Michael und der ist 23. Hallo. Hallo Michael. Guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend. Um was geht's? Ja, folgendes Problem. Ein guter Freund von mir, der hat sich jetzt wurde verlassen von seiner Freundin. Und der Grund dafür bin wahrscheinlich ich, weil wir jetzt seit einem halben Jahr was am Laufen haben, also seine ehemalige Freundin und ich. Mhm. Jetzt kommt er morgen zu Besuch und jetzt weiß ich nicht genau, wie ich darauf reagieren soll. Also ob ich ihm jetzt sagen soll, dass ich der Grund war oder ob ich jetzt eventuell meine Hoffnung in die neue... Achso, das weiß er gar nicht, dass du der Grund bist. Also er weiß nur, dass es ein anderer Mann ist. Und ja, wie gesagt, also ich stecke halt jetzt inzwischen, er ist mir halt auch wichtig als Freund. Mhm. Und sie kenne ich halt auch schon seit Ewigkeiten und... irgendwo sind die beide wichtig, nur ich weiß jetzt halt nicht genau, soll ich jetzt mehr, soll ich jetzt auf dieses Gespräch morgen Abend reagieren? Also er will mich besuchen, um halt ein bisschen Ablenkung zu bekommen. Mhm. Seit wann sind die jetzt getrennt? Seit einer Woche. Wir hatten jetzt Anfang der Woche. Eine Woche. Mhm. Also ihm geht's noch total schlecht. Und er würde aus allen Wolken fallen, wenn der, um den es geht, du bist, wenn er das erfährt. Ja, wenn es nur aus den Wolken fallen wäre, ich habe halt auch die Befürchtung, dass er sonst irgendwie aggressiv wird oder, ja. Also ich glaube, ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, was das Richtige ist. Ich meine, andererseits, wenn ich ihm sagen würde, dass ich es bin, vielleicht sagt sie dann nee, und verleugnet alles, keine Ahnung. Nochmal zu der Vorgeschichte. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass das ein halbes Jahr lief? Ja. Ein halbes Jahr, und wie lange waren die insgesamt zusammen? 3 bis 4 Jahre. 3 bis 4 Jahre. Und in diesem halben Jahr war das so richtig so klassische Affäre? Ja, man hat sich halt abends gesehen und er war verhindert und Sport und dann hat sich das oft einfach abends ergeben, wenn man unterwegs war und irgendwo wollte man das ja auch gar nicht, weil man ja auch gar nicht jetzt darauf aus war, aber es kam dann eins zum anderen. Mhm. Aber ihr hattet natürlich in dem halben Jahr auch Sex miteinander. Ja, mehrfach. Mehrfach. Mhm. Also ich genieße ja auch die Zeit mit dir, keine Frage. Also hattest du denn nicht währenddessen, hatte ich denn da nicht schon immer, wenn du auch ein gutes Verhältnis zu dem Mann hast, hatte ich da nicht ein schlechtes Gewissen von Anfang an geplagt? Absolut, absolut. Ich stand jedes Mal im Zwiespalt. Nur ich habe ja auch gemerkt, dass die Beziehung nicht mehr das war, was es hätte sein sollen. Und irgendwo hat man das dann mit dem gewissen Alkoholkonsum verbunden und hat einfach... Ja, so kann man es vielleicht einmal erklären, aber man kann es nicht immer und immer wieder erklären. Warst du denn von Anfang an verliebt in die Frau? Du sagst, du kennst sie so lange schon. Ich kenne sie ja schon seit Ewigkeit, schon seit 10 Jahren. Und irgendwo war sie immer interessant und da war immer eine Spannung, aber mir jetzt ernsthaft gesehen. Und ja, jetzt? Das tut mir auch leid. Ich wollte das ja, ich bin ja nicht so einer, der dann darauf aus ist. Ja gut, aber du hast das mitgemacht. Das mitgemacht. Deswegen, ich fühle mich auch schlecht dabei, nur ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich weiß auch nicht, wie sie darauf. Ich weiß nicht, was ihre Einstellung dazu ist. Mit welcher Begründung hat sie denn Schluss gemacht? Weil sie jemanden offiziell einen neuen kennengelernt hat oder lag es an der Beziehung zwischen den beiden? Wie hat sie es begründet? Also wie ich verstanden habe, weil sie einen neuen kennengelernt hat. Ach so. Und der fragt nicht, wer ist das? Vielleicht weiß er es ja längst. Ich glaube, er war so unter Schock, dass er da jetzt nicht drauf eingegangen ist. Und vielleicht hat sie, wie gesagt, ich habe nur von, er hat mich angerufen und hat gesagt, du, ich muss Ablenkung haben, ich komme zu dir. Mhm. Und ich sage natürlich dann auch nicht nein, weil ich will ja auch für ihn da sein. Okay, jetzt erklär mir, was für ein Empfinden und was für ein Gefühl du jetzt zu dieser Frau hast. Ja, also es ist natürlich jetzt darauf, dass wir jetzt nur sexuell unterwegs waren, bis jetzt spezifisch nur daraus, dass wir einfach uns viel Liebe geschenkt haben in der letzten Zeit und ihr wenig den Alltag bestritten haben. Deswegen ist das schwer einzuschätzen. Ich habe nicht verstanden. Habt ihr euch viel Liebe geschenkt oder nicht viel Liebe geschenkt? Viel Liebe geschenkt. Viel also Liebe. Wir haben mehr Körperlichkeiten ausgetauscht, als dass wir jetzt auseinander so im Alltag. Achso, mehr Sexualität meinst du geschenkt? Genau, ja. Richtig. Mhm. Und das war einfach super. Das hat super gestimmt. Also guter Sex, aber du kannst gar nicht so richtig sagen, ob du wirklich tief in die Frau verliebt bist. Das kannst du gar nicht richtig klar sagen. Genau. Ist die Frau denn in dich tief verliebt? Weißt du das? Kann ich auch nicht einschätzen. Überhaupt nicht. Mensch, also Michael. Meine Vermutung war jetzt einfach, weil sie halt die Beziehung beendet hat. Das war ja ihr erster Schritt zu mir. Nur jetzt ist halt die Frage, wie soll ich reagieren? Mensch, ich muss dir mal was vorhalten. Du lässt auch alles so mit dir geschehen. Du hast gar nicht die Zügel selbst in der Hand. Erstmal finde ich, wenn das nur eine reine Sexgeschichte ist, ist das absolut verwerflich, dass du dich darauf eingelassen hast. Es ist dein guter Freund. Wenn du jetzt irgendwie durch was auch immer völlig in die Frau jetzt plötzlich verliebt wärst, okay, gegen Liebe kann man nichts machen, dann wär's ein anderer Fall. Und auch jetzt denkst du darüber nach, ja, was ist mit der Frau und wieso hat die das gemacht? Und darum geht's doch. Es geht ja erstmal um dich und um deine Position in dem ganzen Spiel. Mhm. Ich finde, du musst dem das morgen sagen. Okay. Wenn du eine, wie lange kennt ihr Jungs? Wenn ich ganz alleine da stehe. Ja, dann stehst du ganz alleine da. Das ist das Risiko, das ist jetzt, das wäre das, das bekämst du serviert jetzt nach all dem, was passiert ist. Das wäre der Preis des Ganzen. Aber vielleicht ist es ja noch nicht so weit. Wie lange kennt ihr Jungs euch? Wir kennen uns auch schon seit bestimmt 5, 6 Jahren. Mhm. Und eigentlich. Wir haben uns halt über den Fußball kennengelernt und immer zusammen gespielt und waren halt immer auf dem Feld zusammen und haben halt viel Zeit dadurch verbracht. Und irgendwann wurde. Gute, ehrliche halt Beziehung eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Sportler halt. Musst du sagen. Stell dir mal bitte vor, ein paar Tage spät, du sitzt morgen mit dem zusammen und der heult sich bei dir aus und 3 Tage später erfährt er von irgendjemand anderem, dass du derjenige bist. Wie stehst du denn dann da? Ja, wieder als Idiot. Aber hallo, jetzt hast du dich schon so weit reingeritten, jetzt musst du es morgen ausbaden. Es kann jetzt sein, dass der morgen völlig austickt und die Freundschaft kaputt ist. Ja, wenn das nur das wäre. Ja, bitte? Wenn das nur das wäre, ich habe ja auch ein bisschen Sorge darum, dass er ein bisschen aggressiv wird und ich kann ihn halt, und wir sind ja alleine, ich meine, ich bin außerhalb, ich studiere außerhalb und ich bin alleine hier in meiner Wohnung mit ihm und... Hast du so Angst, dass der dich zusammenschlägt? Ja, also ich bin halt körperlich dem völlig unterlegen und ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Ich kann es wirklich überhaupt nicht einschätzen, was sie... Kannst du das da nicht kann alles passieren. Kannst du das nicht noch umdrehen, dass ihr euch irgendwie in der Kneipe trefft morgen Abend? Dann ist der gebremster, in dem öffentlichen Raum aggressiv zu sein. Dann sind andere Leute noch da. Ja, die Raum, ihm das zu erklären. Ja, da kannst du ja irgendwas ausdenken. Also wenn du wirklich Angst hast. Ich habe da tierisch Angst vor, weil er einfach auch, der ist halt schon doppelt von mir und ich kann halt nicht einschätzen, wie emotional er ist. Er ist halt auch ein Südländer und das ist ja immer ein bisschen kritisch. Ja, Michael, das kann ich ja nun auch nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass du die Wahrheit sagen musst. Du hast dich da zu weit reingeritten. Du hättest viel, viel früher die Notbremse ziehen müssen. Ich weiß es. Und jetzt mach morgen bloß nicht nochmal einen Fehler. Wenn du so Angst vor dem Typ hast, dann versuche irgendwo im öffentlichen Rahmen dich mit dem zu treffen. Okay. Weil dann die Aggression nicht mehr ausgeübt werden direkt, oder? Ja, weil dann sind andere Leute da, dann ist der gebremst da, können dir andere Leute helfen. Das ist was ganz anderes, als wenn du mit dem alleine in deiner Bude sitzt. Doch klar. Weil ich habe sonst auch schon über irgendwelche, sonst irgendwie Pfefferspray oder so nachgedacht, dass ich einfach mich selber schütze damit. Nee. Im Notfall. Ja, gut, aber das ist... Ich habe gerade überlegt, du könntest vielleicht auch mit dem telefonieren, aber das ist halt auch irgendwie komisch, also... Ja, dann würde ich ja direkt das... Das wäre auch eine Möglichkeit, dass du ihn anrufst und sagst, pass mal auf, jetzt was Großes passiert, ich muss dir das so und so sagen. Das musst du so einschätzen, wie der ist, ob das besser ist mit dem unter 4 Augen. Also ja, meine Idee war es halt auch eventuell erst mit ihr zu klären, ob sie überhaupt sich mehr vorstellt. Und wenn sie gar nichts anderes vorstellt, dann ist sie eventuell gar nicht mehr zu sagen. Vielleicht hat sie auch jemand anders gehabt. Ich meine, ich weiß nicht, wie sie drauf ist. Ich kann noch nicht mal einschätzen, ob sie noch jemand anders neben mir hatte. Noch dazu. Ja. Und ich meine, dann, bevor ich jetzt diese Männerfreundschaft das ist ja ein ganz anderes Ding als eine eventuelle One-Night-Stand. Ob ich jetzt das aufs Spiel setze, ist halt die Frage. Mhm. Ne? Ich meine, ich könnte mir mit ihr mehr vorstellen, aber es ist halt, ich will auf halt nicht volles Risiko eingehen. Die Frage ist, ob ich jetzt besser auf mir erst mit ihr ein Gespräch suche und sagen und zu klären, okay. Ja, aber stell dir mal vor, die sagt dann, ja, ich will mit dir zusammen sein, dann sagst es. Und wenn sie sagt, ich will nicht mit dir zusammen sein, dann sagst du es nicht. Ja, und dann habe ich halt die Sorge, dass es dann später erst herauskommt, ja, dass es dann eventuell auch an mir lag. Ja, nee. Es muss raus, es muss auf dem Tisch. Das ist das Allerbeste. Überleg es dir mit der Kneipe irgendwo. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Öffentlichkeit. Auf jeden Fall, Michael. Ich drück die Daumen. Du musst jetzt durch. Okay. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Gordon. Gordon ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Gordon. Um was geht's? Das Thema ist Umgangsvereitelung. Also ich habe einen Sohn, der ist jetzt 3,5 Jahre, wird 4 im Dezember. Und mit dem habe ich jetzt ja in den letzten Wochen ganz wenig Kontakt gehabt, weil die beiden jetzt auch unterwegs sind, meine Frau und er. Also wie lange bist du getrennt von deiner Frau schon? Seit Mai. Ach so, länger noch nicht. Nee, länger noch nicht. Ja. Ja. Allerdings hat es irgendwie im Dezember, hatte sich das schon angebahnt, hat sie mir von einer Affäre erzählt im Büro und das ging dann noch weiter dann bis April. Mhm. Da wurde mir dann eröffnet, dass das wohl eigentlich zumindest emotionales Ernstes sein sollte. Ja, und dann wusste ich auch nicht mehr ein und aus, gerade Haus gekauft und renoviert und gemacht und getan. Mhm. Und dann haben wir uns dann eben so in die Haare gekriegt, dass ich dann erstmal ausgezogen bin. Mhm. Dann im Mai, also 4 Wochen ging hat man hin und her. Dann hatte ich auch noch regelmäßig Kontakt zu meinem Sohn. Ja. Was ich auch ganz, ganz wichtig finde, für mich ganz persönlich, weil ich war auch insgesamt 1,5 Jahre in Elternzeit. Ja. Und habe natürlich eine entsprechende enge Bindung auch an meinen Sohn. Ja klar, müssen wir gleich drüber reden, dass das wichtig ist, natürlich. Ja, gut. Ja. So, dann jetzt macht sie Theater oder was? Ja, die macht Theater. Was heißt, macht Theater? Also, sie hatte halt irgendwie Sorge, ne, weil ich jetzt halt auch mal böse geworden bin und das kennt man von ihr halt gar nicht. Ne? Aber wenn man mich so verarscht, dann werde ich halt auch mal böse. Böse ihr gegenüber oder dem Kind gegenüber? Ich habe einmal im Telefon zu ihr lautstark gesagt, sie möchte mich in Ruhe lassen. Mhm. Mehr nicht. Ansonsten bin ich dem Kind gegenüber niemals böse gewesen. Es hat dann halt wieder irgendeinen Quatsch gemacht oder sowas, aber dann auch nicht wirklich böse, sondern in diesem Fall. Okay, sagen wir es mal ganz klar. Wie oft siehst du den Jungen? Oh, ja, momentan halt seit ein paar Wochen gar nicht. Es wird auch noch so 2 Wochen dauern, dass ich ihn mal wieder sehe. Ansonsten ist dann jetzt eine Umgangspflegschaft eingesetzt worden. Das ist auch ganz nett so mit diesem jungen Mann. Der wird uns dann auch noch begleiten und im Endeffekt sehe ich ihn dann eine Stunde in der Woche. Eine Stunde in der Woche? Eine Stunde in der Woche. Und du bist der Vater des Kindes. Ich habe das Sorgerecht, alles. Du hast das Sorgerecht und ihr seid verheiratet, deine Frau und du? Ja. Ja. Eine Stunde? Seit 97 sind wir zusammen. Und in dieser einen Stunde, ich verstehe nicht, diese Person, die da eingezogen wurde in das Ganze, wie heißt das? Sorgerecht? Das ist ein Umgangspfleger. Umgangspfleger. Ist der denn auch noch dabei in der Stunde? Ja, genau. Warum? Weil meine Frau, die hatte sich halt quergestellt wegen des Umgangs und trägt auch noch ein Handicap. Und dann habe ich gesagt, gut, das klappt alles so nicht, ne, weil sie hatte selbst irgendwann damals, als ihre Eltern sich trennten, den Kontakt für 10 Jahre abgebrochen. Okay, jetzt keine langen Ausschweife. Warum muss ein Aufseher, ich sag's mal böse jetzt, Aufseher dabei sein, wenn du dich eine Stunde, was ja ein Witz ist, mit deinem Kind triffst, warum muss der dabei sein? Tja, das frage ich mich auch. Also es gab halt einen Vorwurf seitens meiner Frau, den möchte ich jetzt hier nicht weiter... Doch, den will ich wissen, weil nur dann kann ich's verstehen. Sie meinte, es besteht die Gefahr, dass ich mich umbringe. In Anwesenheit des Kindes? Entweder das oder den gleich mit. Ach, ja, was sagst du zu diesem Vorwurf? Ja, das ist natürlich totaler Quatsch. Also ich denke, sie hat da diese Erfindung fand erst statt, nachdem ich eben das Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragt hatte vor Gericht. Und normalerweise sind dann da ja noch ganz andere Vorwürfe, wenn es dann vor Gericht um Sorgerechtsstreitigkeiten geht, habe ich mittlerweile gelesen. Unfassbar, was es gibt. Unfassbare Dinge, es gibt auch manche Dinge, die aber auch das, was ich jetzt von instrumentalisiert werden. Ja, aber was ich von dir höre, finde ich auch unfassbar. Also ich würde jetzt erstmal, wenn das irgendwie in deinen Möglichkeiten besteht, da aber einen Top-Anwalt einschalten. Oh, den habe ich. Den hast du schon. Den habe ich schon, ja. Was? Aber es dauert halt alles eine Zeit. Ne? Also ist es halt auch in Deutschland immer noch so, dass Frauen, die eben das Sorgerecht auch haben wollen, auch das eben behalten und Männer in Elternzeit als solches dann an dieser Stelle nicht unbedingt berücksichtigt werden. Ne? Gordon, meine Sendung ist vorbei. Ja. Wir rufen dich aber nochmal an. Vielleicht haben wir im Hintergrund noch eine Idee. Ich bin entsetzt, was ich da höre gerade, aber wir melden uns gleich. Ja. Du legst bitte auf. Ja. Ja? Danke. Okay, alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Friedrich Marquardt, morgen gleiche Stelle, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.